Die Zeitung Rodong Shimbun vom 21. Juni brachte einen Kommentar unter dem Titel »Die Atommacht im Osten kennt keine Gnade«. Im Kommentar hieß es, am 17. Juni führte ein Verband vom strategischen Bomber P-52H der 8. Luftflotte der US-Armee, der auf der Insel Guam stationiert ist, unter dem Vorwand der Übung in Langstreckennavigationsflug und Angriff auf strategische Objekte im Luftraum von Südkorea eine Übung für den Abwurf der Atombomben durch. Zuvor, am 13. Juni, lief das Atom-U-Boot der USA Mississippi, das einen nuklearen Angriff auf den Gegner unternehmen kann, in den südkoreanischen Hafen Busan ein. Die Gefahr der entstandenen Situation besteht darin, dass die Bewegung der berüchtigten nuklearen Angriffsmittel der US-Armee nach Südkorea gerade in der Zeit stattfindet, wo die USA eine extreme feindselige Politik gegenüber der DVRK betreiben. Anfang dieses Monats veröffentlichten die USA den sogenannten Operationsplan für präzisen Luftangriff, der es zum Ziel hat, den Atomanlagen und strategischen militärischen Objekten der DVRK überraschende nukleare Präventivschläge zu versetzen. So schleppten die USA gleich nach der Erarbeitung des Operationsplans für präzisen Luftangriff auf Atom- und militärische Anlagen der DVRK ihre Atomkriegsrüstungen in Südkorea ein. Das zeugt davon, dass sie sich damit sehr beeilen, ihre Atomkriegsmachenschaften in die Tat umzusetzen. Der Plan der USA, die Korea in eine schreckliche Atomkatastrophe zu treiben, ist ein direkter Ausdruck ihrer bösesten feindseligen Politik gegenüber der DVRK. Der räuberische US-Imperialismus setzt sich dafür ein, durch Atomkrieg etwas zu gewinnen, was bloß seinen Untergang beschleunigen wird. Wenn die Herrscher der USA verzweifelt versuchen, durch Atomkriegskampagne ihre feindselige Nordkorea-Politik, die dem Bankrott nahe ist, zu retten, wird die DVRK die beispiellosen härtesten Gegenmaßnahmen dazu ergreifen, die USA zum endgültigen Untergang zu verurteilen.